A estos alemanes hay que seguir exprimiéndolos como limones. Ladies and gentlemen, please be yourself a big announcement as we present to you live from 91.4 live in Barcelona, Niemandsland, presented by your presenter for today's big host of the radio show, Deddy! Hallo, hier ist wieder Niemandsland, es ist wieder Montag. Von 13 bis 15 Uhr gibt es jetzt live 2 Stunden Musik, Kultur und Geschichte. Wir senden immer montags direkt aus dem Herzen Barcelonas, von hier von der Plaza Real. Auch live im Internet zu finden und zu hören unter www.contrabanda.org. Wir von Niemandsland machen eine Sendung für Menschen in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten wie immer aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und viel Musik. Contrabanda ist ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Bienvenidas und bienvenidos. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskals. Niemandsland. Es ist heiß und es ist schwül, das Licht zu hell, die Farben grell, die Vögel stumm, die Hunde bellen, Gespenster an. Die Hitze kriecht die Straßen lang, das Fieber steigt. Was passiert? Die Tiere sind unruhig, die Kinder nervös, der Himmel ist fleckig, die Wolken monströs, ein Sturm ist im Kommen, es könnte jeden Moment passieren. Ich seh's in den Straßen, am Hunger der Stadt, im Glanz deiner Augen. An einem fiebrigen Blick, ein Sturm ist im Kommen, es könnte jeden Moment passieren. We'll be right back. Schlag der Herzen spür. Die Innenstadt wird kontrolliert. Ich fühl, wie sich die Spannung staut und das Warten darauf, dass irgendetwas passiert. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 139. Hemingway Gellhorn, Barea Culchar. No pasarán, pasaremos. Un infierno de terror fascista. Ahoguen en sangre las libertades populares. Las banderas en el aire gritan Franco, Franco, Franco. Las libertades populares. Las fuertes cóndores germanos. Los bravos hombres del pueblo. Madrid, April 1937. Martha und Hemingway verpassten das mittägliche Auftauchen der britischen Delegation in der Journalistenkantine und das Blutbad, das die Bombardierung auf der Gran Vía anrichtete, weil sie zum Mittagessen bei Luis Quintanillas Bruder eingeladen waren, dem Mann, den einige den Henker von Madrid nannten, Pepe Quintanilla, Chef der Madrider Geheimpolizei. Quintanilla lebte in einem luxuriös ausgestatteten Appartement. Kristallene Kronleuchter, Savonnerieteppiche, in einem neuen Wohnblock im Norden der Stadt mit ausladenden Balkons, die einen Ausblick auf die Casa de Campo gewährten. Das Mittagessen, bei dem auch Quintanillas Ehefrau und sein kleiner Sohn anwesend waren, fand an einem Ort statt, der sich offensichtlich grundlegend von dem Madrid unterschied, das Martha bis dahin kennengelernt hatte. Mit seinem makellosen, taubengrauen Anzug, der hohen Stirn, den schlanken Händen und den strahlend braunen Augen hinter einer Hornbrille und einer Stimme wie Seide, glich Quintanilla weniger einem Henker als vielmehr einem Intellektuellen oder Aristokraten. Er war kurz gesagt die Liebenswürdigkeit in Person. Aber Martha war quälend die eiserne Härte unter dem geschmeidigen Äußeren bewusst, die Kluft zwischen dieser eleganten Essensgesellschaft und Quintanillas eigentlichem Geschäft. Irgendwann zwischen dem Zeitpunkt, da der Butler die Suppe servierte, und dem Ende der Mahlzeit, als er Kaffee ausschenkte, brachte entweder Hemingway oder Quintanilla das Thema auf José Robles und die Nachforschungen von John Dos Passos zur Sprache. »Dos solle wirklich damit aufhören, peinliche Fragen zu stellen«, sagte Quintanilla. »Das würde nur Ärger geben. Egal, in was für einer Lage Robles sich befand und was auch immer mit ihm passiert war, er würde auf jeden Fall eine faire Gerichtsverhandlung bekommen. Das solle Hemingway Dos Passos ausrichten. Und damit«, er schaute seine Gesprächspartner mit seinen haselnussbraunen Augen durchdringend an, »betrachte er die Sache als erledigt.« Was Quintanilla meinte, war unmissverständlich, oder sollte es jedenfalls sein. Als Hemingway und Martha sich verabschiedeten, fragte Quintanilla, ob er sich erlauben dürfe, Martha als Zeichen seiner Wertschätzung und Bewunderung ein kleines Geschenk zu überreichen, etwas, das sie an ihre Zeit in Madrid erinnern sollte. Er hielt es ihr in seiner schlanken Hand hin, eine exquisite kleine Schale aus Limogeglas, so zerbrechlich wie ein Vogelei. »Sie solle vorsichtig damit umgehen«, sagte Quintanilla. »Es wäre doch schade, wenn sie zerstört würde.« Es war warm, fast schon heiß draußen, als Hemingway und Martha das Apartment der Quintanillas verließen. Wenn sie nicht Schießereien verfolgende Engländerinnen beobachten wollten, gab es nichts zu tun. Martha ging also mit Ginny Cowles shoppen. Sie hatte beschlossen, sie zu mögen. Zuerst schauten sie einige hübsche Silberfuchsfelle an. Gerade jetzt waren sie in Madrid zu Schnäppchenpreisen zu kriegen. Dann gingen sie in ein Wäschegeschäft, wo Martha für Hemingway Taschentücher erstand, und schließlich suchten sie ein Friseurgeschäft auf und ließen sich die Haare waschen. »Egal, was passiert«, schrieb Martha in ihrem Tagebuch, »man wäscht sich die Haare, lässt sich die Nägel maniküren, gibt die Wäsche in die Reinigung.« Edna Gellhorn hatte Martha gut, sehr gut erzogen. Bei ihrer Rückkehr ins Hotel waren die üblichen allabendlichen Gelage in Hemingways Zimmer in vollem Gange. Norman Bethune hatte sich verschwitzt und verdreckt von einem Tag an der Front eingefunden, um von Hemingways Badewanne und den üppigen Warmwasservorräten des Florida Gebrauch zu machen, und Dos Passos und Hemingway arbeiteten an der Dezimierung von Hemingways Whiskyvorräten. Dann brachen sie unbeschwert zum Gran Via auf, wo sie allerdings zu ihrer Empörung feststellen mussten, dass die Gruppe um die Herzogin von Ethel sämtlichen Spinat weggegessen und je nachdem, mit wem man darüber sprach, auch noch ein Hähnchen zum Abendessen bekommen hatte. Man erging sich in hitzigen Äußerungen über Klassenunterschiede und die angloamerikanischen Beziehungen, aber letztlich konnten in der Küche noch einige nicht mehr ganz frische Weißfische aufgetrieben und zubereitet werden, die die Amerikaner mit Hilfe weiterer Drinks herunterspülten, bevor sie hinausgingen in die helle Mondnacht. Barea und Ilsa waren von der Arbeit in der Telefonica ins Gran Via zurückgekehrt, wo sie feststellten, dass man ihre Habseligkeiten in andere Zimmer umgezogen hatte. Sie waren beide erschöpft von den Ereignissen des Tages, und Ilsa wollte nur noch ins Bett kriechen. Barea aber hielt es nicht aus, mit dem Schweigen oder seinen Gedanken allein gelassen zu sein. André Simon feierte in einem anderen Stockwerk des Hotels eine Party, und Barea hoffte, dort Zerstreuung zu finden. Aber es gab nur schlechten Schnaps, noch schlechtere Grammophonmusik und einen verrauchten Raum voller Offiziere der internationalen Brigaden und amerikanischer Journalisten. In einer Ecke beglückte Oberst Hans Kahle, Hemingways Schlachtfeldführer, einen amerikanischen Filmkritiker mit einem Sermon. In einer anderen Ecke knutschte Simon mit einer Angestellten des Zensurbüros, einem weißblonden kanadischen Mädchen namens Pat, die ganz helle Haut hatte, wie ein Kind, und den harten Mund einer Hure. Alle Personen im Raum schienen zu posieren. »Schaut nur, wie knallhart und abgebrüht wir sind!« Und plötzlich rastete etwas im Inneren Barrias aus. All diese Leute, die hier Anwesenden, die Personen unten im Restaurant, die Besucher von Chicotis und der Miami Bar, führten sich auf, als wären sie die Hauptdarsteller in diesem Krieg. Keiner begriff, dass es Spaniens Krieg war, Spaniens Agonie. Über den Lärm der Tanzmusik hinweg begann er sie anzuschreien. »Sie seien doch nur selbstgefällige Angeber, die sich als Helfer im Krieg aufspielten, und dabei war es ihnen eigentlich egal, was mit Spanien passierte. Es ging ihnen nur um sich selbst.« Aber keiner außer dem Filmkritiker schenkte ihm die geringste Aufmerksamkeit. Angewidert und mutlos verließ er den Raum und ging zurück in das Zimmer, das er mit Ilsa bewohnte. Als am nächsten Morgen das Schießen wieder losging, stieg er vorsichtig aus dem Bett, um Ilsa nicht zu wecken. Er wollte ein Bad nehmen, sich rasieren, neu anfangen. Seife und Rasierzeug waren aber noch im früheren Zimmer. Er ging also dorthin, um sie zu holen. Der Raum roch zwar noch nach Rauch, aber die Sonne schien strahlend durch die Fenster und er blieb einen Moment stehen und schaute auf die Gran Via hinunter, wo einige wenige Menschen schon unterwegs waren, um ihre morgendlichen Geschäfte zu erledigen. Eine Frau in einem grünen Kostüm sah von hinten Ilsa ganz unheimlich ähnlich. Hatte Ilsa sich etwa schnell angezogen und das Hotel verlassen? Plötzlich ertönte ein Geräusch wie reißender Stoff. Dann schlug eine Granate in einem Theater ein paar Häuser weiter unten ein und die Frau in Grün brach auf der Straße zusammen. Barea rannte in kopfloser Panik den Gang hinunter in das Zimmer, das er nur wenige Minuten zuvor verlassen hatte. Aber Ilsa war da. Sie war aufgestanden und schaute aus dem Fenster. Als sie sein Gesicht sah, fragte sie besorgt, »Was ist los mit dir?« Und er hatte gerade noch die Zeit zu sagen, »Nichts«, als eine weitere Granate in der Telefonica auf der anderen Seite der Straße einschlug. Bleich und zitternd ging er in die Knie. Der Geruch des Todes, den er aus seiner nun schon so viele Jahre zurückliegenden Zeit als Soldat in Melilla noch kannte, stieg ihm in die Nase und eine Welle von Übelkeit überkam ihn. Ilsa schaffte es, ihn ins Foyer hinunterzubringen, wo er ein paar Cognacs trank, und irgendwie brachte er den Tag bis zum Nachmittag hinter sich. Beim Einräumen von Büchern in das Regal neben dem Fenster sahen sie, wie zwei weitere Frauen in der Gran Via ums Leben kamen. Eine hatte ein in rosafarbenes Papier eingeschlagenes Päckchen bei sich gehabt, und nachdem Polizisten die Leichen fortgeschafft hatten, lag das Päckchen vergessen auf der Straße. Während Barea die Szene beobachtete, wurde ihm wieder speiübel und auf seiner Stirn und Oberlippe bildeten sich Schweißtropfen. Arbeiten konnte er an diesem Nachmittag und Abend nicht. Stattdessen spannte er Papier in seine Schreibmaschine und begann fast automatisch zu schreiben. Es entstand ein traumähnlicher Text voller Bilder. Die pulsierende Gehirnmasse an dem Schaufenster, die schwarzen Scheiben der Schallplatten in der Ladenauslage dahinter, das muntere kleine RCA-Hündchen, das seinen Kopf in Richtung eines Befehls ausstreckt, der nie kommen sollte, und eine Frau in grünem Kostüm, die auf dem Boden des Ladens liegt, mit einem Loch mitten in der Stirn. Während er tippte, kam Ilsa ins Zimmer und fast automatisch gab er ihr die Seiten, damit sie sie durchschaute. Ihre Reaktion durchbrach den Nebel, der ihn umgab. »Aber das bin doch ich, die du da umgebracht hast«, sagte sie erschrocken. Er nahm ihr die Seiten aus der Hand und zerriss sie in kleine Fetzen. Nicht wegen der Fetzen, auch nicht wegen eingesprochenen Verbrechen. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 139, eine Niemandsland-Produktion, 2019. Literaturhinweis. Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch Hotel Florida, Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg, von Amanda Vail, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Susanne Held. Titel der Originalausgabe Hotel Florida, Truth, Love and Death in the Spanish Civil War, erschienen im Verlag Farrar, Straus und Giroux in New York 2014. Die deutsche Ausgabe ist erschienen bei der Gotterschen Buchhandlung in Stuttgart 2015. No pasarán. Pasaremos. Niemandsland. Im Muster der Schlafzimmerwand. Sie sind in Linien in meiner Hand. Ich sehe sie in den Wolken hoch über mir und in den Falten im Zeitungspapier. Egal was ich denk, egal was ich tu. Das was ich seh, lässt mir keine Ruhe. Ob das Leben oder Wahnsinn ist, ich weiß es nicht. Doch glaub mir, ich seh überall nur. Ich seh sie in den Mustern im goldenen Sand. Ich seh es im Feuer am offenen Kamin. Auch in den Rauchschwaden zieht es dahin. Egal was ich denk, egal was ich tu, das was ich seh, lässt mir keine Ruhe. Ob das Liebe oder Wahnsinn ist, ich weiß es nicht. Doch glaub mir, ich seh überall nur. Schafft es wieder nach oben und sie kämpft weiter. Und siehe, die Rechte gewinnt und schmeißt die Linke, die Hand des Hasses, in den Schmutz. Die Rechte, die Hand der Liebe, hat gewonnen. Ist das nicht wundervoll? Das Liebe oder Wahnsinn ist, ich weiß es nicht. Doch glaub mir, ich sehe überall. Biokultura es el día 9 de mayo. Interview mit einem Sprecher von Greenpeace auf der Biokultura 2019. Von hier, vom Greenpeace-Sitz in Barcelona aus, versuchen wir auf der Biokultura den Menschen eine Realität nahezubringen, die ziemlich dramatisch ist und von den Massenmedien leider nicht thematisiert wird. Ich habe das Interview am 9. Mai 2019 auf der Biokultura mit dem Greenpeace-Sprecher Alejandro Sanz Martin geführt. Aber Sie werden sehen, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen, das Thema ist so aktuell und brennend, man müsste es eigentlich jede Minute und jede Sekunde bringen. Worum geht's? Estoy en la parada de Greenpeace, estoy hablando con el... Alejandro Sanz sagt, wir sprechen über ein sehr besorgniserregendes Thema, das leider in den Medien nicht so präsent ist. Nämlich über die Front, die offen ist, die Schwelle zum Klimawandel, mittlerweile wohl jedem klar, dann aber auch die zweite Frontlinie, die sich öffnet und die Greenpeace unbedingt thematisiert, der Plastikmüll. Estamos hoy en Biocultura acercando a la gente una realidad bastante dramática, que por desgracia por los medios de comunicación habituales no nos suele llegar, que es básicamente las líneas que tenemos abiertas. Ich sehe hier ein Transparent, da steht, stoppen wir die Zerstörung der Wälder. Warum ist das Thema so besorgniserregend jetzt und heute? Nun, in Bezug auf die Wälder hatte ich den vergangenen Sommer über die Gelegenheit, mit den Aktivisten im Hambacher Forst in Deutschland zusammen zu sein, wo nun seit 6 Jahren protestiert wird, gegen den Kohleabbau durch einen der größten Energiekonzerne des Landes. Und da sieht man ganz klar, wie die Regierung sich in diesem Kampf auf die Seite der wirtschaftlich Mächtigen stellt und sich an der Repression beteiligt. Wo man sieht, wie Menschen, die einfach nur ein Allgemeingut schützen wollen, wie den Wald, von der Polizei unterdrückt werden, wenn sie sich schützend in diesen Wald setzen, mit dem Ziel, die Bäume zu retten, wo nur noch 10% des jahrtausendealten Urwaldes übrig geblieben ist, nachdem die Firma angefangen hatte, ihn zu zerstören, weil der Energiekonzern beschlossen hat, dass es wichtiger ist, die Kohle aus der Erde abzubauen, als den Wald zu bewahren, der dort wächst, und auch die Artenvielfalt, die es darin gibt. Was schlägt Greenpeace vor, was wir tun können, um eine weitere Waldzerstörung zu verhindern und was wir gegen die Plastikvermüllung unserer Meere und unserer Natur machen können? Was Greenpeace im Moment sehr intensiv tut, ist, politische Aktionen zu machen. Gerade jetzt im Wahlkampf versammelt Greenpeace sich mit den politischen Führern der Parteien und fordert von ihnen, dass sie reale Verpflichtungen in ihre Wahlprogramme mit aufnehmen. Das heißt, dass in spätestens 10 Jahren die fossilen Brennstoffenergien abgeschafft werden. Ferner, dass die Großkonzerne wie Nestlé, Coca-Cola oder Unilever die millionenfache Produktion von Plastikflaschen einstellen. 200.000 Plastikflaschen weltweit pro Minute werden von Coca-Cola produziert, und das ist eine wissenschaftlich ermittelte Zahl. Sie müssen dieses ökonomische Modell von Wegwerfkonsum sofort einstellen. Das beste Beispiel sind diese Plastikflaschen hier, wie ich sie eine in meiner Hand habe. Er zeigt mir die Flasche. Die überfluten im Moment die Meere. Wir sehen hier bei euch am Stand ein Fischernetz, sehr dekorativ angebracht, das voll mit Plastikmüll ist. Ist das die Wirklichkeit? Ja, genau. Die Leute sollen sich ein direktes Bild machen können. Hier ist natürlich wenig Plastik zu sehen im Vergleich zu dem, was sich schon im Meer befindet. Damit wir eine Vorstellung vom Plastikproblem haben. Unser Mittelmeer macht nur 1% der Salzwassermeere auf der Welt aus. Aber darin befindet sich schon 7% des weltweiten Plastikmülls. Das Mittelmeer ist das am zweitstärksten verschmutzte Meer von allen, mit Müll und Abfällen. Jeden Tag werden allein von Spanien aus 126 Tonnen Plastikabfälle ins Mittelmeer geworfen. Das, meine Damen und Herren, ist ein Skandal. Nun, Alejandro, klare Worte sind das, die wir unseren Hörerinnen und Hörern zugänglich machen werden. Danke, es hat uns gefreut, Greenpeace Spanien hier am Stand auf der Biocultura-Messe sprechen zu können. Heute am 9. Mai, vielen Dank. Vielen Dank, auch euch. Vielen Dank, dass ihr die Wirklichkeit so verbreitet, wie sie ist, und dass sie nicht weiter versteckt bleibt. Venga. Niemandsland. Ein Programm nicht nur in deutscher Sprache. Kontrabanda FM 91,4. John und Yoko. Ja, ich weiß, es ist alles schwierig gerade. Und ich weiß, es fühlt sich nicht gut an. Und ich weiß, wir suchen Liebe, aber sie zu finden ist auch viel verlangt. Und ich weiß, wir sind uns noch nicht sicher. Und ich glaube, wir können nichts dafür. Denn manchmal will man lieber, dass man nichts hat. Davon kann man nämlich nichts verlieren. Heute sind wir kompliziert. Heute sind wir mir zu viel. Heute kommen wir noch nicht an. Heute nicht, aber irgendwann. Denn irgendwann sind wir wie John und Yoko, chillen in Bonn oder Tokio auf dem Balkon unserer Wohnung. Und wir hören dazu Lana oder Mackes und wir haben längst vergessen, was das war, was uns verletzt hat. Keine Ahnung, was ich morgen fühle. Und keine Ahnung, was du morgen sagst. Keine Ahnung, wohin uns das führen wird. Aber könnte sein, dass ich dich mag. Und es stimmt, ich kann dir nichts versprechen. Aber du legst dich ja auch nicht fest. Und ich weiß, wir könnten uns verletzen. Doch ich lerne dich viel zu gerne kennen. Heute sind wir nur Ideen. Heute ist noch nicht viel zu sehen. Heute kommen wir noch nicht an. Heute nicht, aber irgendwann. Denn irgendwann sind wir wie John und Yoko, chillen in Bonn oder Tokio auf dem Balkon unserer Wohnung. Und wir hören dazu Lana oder Mackes und wir haben längst vergessen, was das war, was uns verletzt hat. Wir sind dauerhafte Übergangslösungen. Eine SMS, doch aus Versehen vertippt. Ein Zahnrad, das sich nur mit Widerstand dreht und eine E-Mail-Skizze aus Versehen verschickt. Wir sind Einbahnstraßen voller Baustellen. Und ein Haus, bevor es bewohnbar ist. Voller Macken, also nichts zum Ausstellen. Wir sind maximal ein Prototyp. Heute sind wir nicht so weit. Heute brauchen wir noch Zeit. Heute kommen wir noch nicht an. Heute nicht, aber irgendwann. Denn irgendwann sind wir wie John und Yoko, chillen in Bonn oder Tokio auf dem Balkon unserer Wohnung. Und wir hören dazu Lana oder Mackes und wir haben längst vergessen, was das war, was uns verletzt hat. Irgendwann sind wir wie Juno und Bleeker, spielen Uno oder FIFA, ich trage einen Kimono, du Sneaker. Und dann tauchen wir durch Spree oder Rhein, trinken Tee oder Wein, spielen im Schnee, wenn es schneit. Irgendwann sind wir wie Ellie und Noah, stell dir nur mal vor, man jemand nennt uns Oma, Opa. Und wir singen dazu Tiersen oder Bach und spazieren durch die Nacht zwischen Tierpark, Markt und Gracht. Und irgendwann sind wir wie Susie und Sam und wir cruisen mit einem Van über Budapest nach Gent. Und dann guckst du an der Ampel zu mir rüber, stimmst leise unser Lied an und fragst, weißt du noch, früher? Und ich nick und denk, vielleicht sind wir wie Frühlingsblumen, die immer wieder blühen und für dich würde ich alles. Und ich nick und denk, vielleicht sind wir wie Frühlingsblumen, die immer wieder blühen und für dich würde ich alles wieder tun. Der Grundirrtum meines Lebens bestand in der Annahme, dass der Sozialismus die menschlichen Tragödien beendet und das Ende der menschlichen Tragik selber bedeutet. Johannes R. Becher. Am 5. November 1949 entstand die DDR-Hymne von Johannes R. Becher. Der Text sagt, auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland einig Vaterland. Auf meinem Hardenberg-Geschichtskalender habe ich heute die Briefmarke der DDR, 20-Pfennig-Briefmarke, Deutsche Demokratische Republik. Da sieht man das Gesicht von Johannes R. Becher auf rotem Hintergrund. Der lebte von 1891 bis 1958. Diese Woche wird ja das 30-jährige sogenannte Jubiläum des Mauerfalls begangen. Da ist es vielleicht interessant, auch mal an die Hymne zu erinnern, die vor 70 Jahren von Johannes R. Becher komponiert wurde. Es war nämlich die eigene Hymne für den zweiten deutschen Staat, der nach dem Hitlerfaschismus auf deutschem Boden entstand. Opernsänger erfreuten am 5. November 1949 die Führungsriege der Sozialistischen Einheitspartei SED in Ost-Berlin mit zwei Fassungen einer möglichen DDR-Hymne. Das Komitee entschied sich, trotz Enttäuschung über das Fehlen kämpferischer Elemente für den Text »Auferstanden aus Ruinen« von Johannes R. Becher. Mit der Melodie von Hans Eisler. Hans Eisler lebte von 1898 bis 1962. Am 7. November, dem Jahrestag der bolschewistischen Oktoberrevolution in Russland, wurde die Hymne in der Staatsoper zu Berlin erstmals offiziell gesungen. Nach dem Bau der Berliner Mauer 1961 durch das SED-Regime geriet die DDR-Hymne in Misskredit wegen der unerwünschten Worte »Deutschland einig Vaterland«. Unter Generalsekretär Erich Honecker wurde der Begriff »Deutschland« zugunsten des Wortes »DDR« getilgt und die Hymne bei offiziellen Anlässen nicht mehr gesungen. Während der Massendemonstrationen 1989 wurde »Deutschland einig Vaterland, wir sind ein Volk, wir sind das Volk« skandiert. Anfang 1990 kündigte die Partei an, dass Fernsehen und Rundfunk die Hymne mit Bechers Text wieder senden würden. Hören wir uns mal die Hymne in der beliebten Punkrock-Version an, wie wir sie hier im Niemandsland schon des Öfteren gespielt haben. Das ist die Version von der Rocksängerin Mia. Hier haben wir sie, Mia auferstanden aus Ruinen im Punk-Sound. Jo, das war die Punkrock-Version von Mia, die Hymne der DDR. Hier haben wir sie nochmal in der Orchesterfassung. Ich glaube, diese Hymne hat man hunderte, tausende Mal gehört bei Olympischen Spielen zum Beispiel, als die DDR noch eine Großmacht, eine sportliche Großmacht war, damals in den 60ern, 70ern und auch noch in den 80er Jahren. Mittlerweile auch Werner im Studio, ich mache mal gerade einen Mikrocheck mit ihm und dann könnt ihr ihn hören. Hier im Studio Werner mittlerweile eingetroffen. Hallo, guten Morgen. Nein, guten Morgen nicht. Guten Tag. Wie geht's denn? Oder grüß Gott eben. Ja, ja, grüß Gott. Gott zum Gruß. Ja, das mit der Nationalhymne da, also wann sagst du, war das bei der Gründung schon, wurde die da? 1949 gab es diese Hymne zum ersten Mal. Genau. Da wurde sie zum ersten Mal offiziell gesungen. Und natürlich die damaligen Ossis haben die häufiger gehört als wir Wessis, wie du sagst, bei Fußball, bei ja, Olympischen Spielen, Fußballweltmeisterschaften und so, besonders da, wo dann die DDR mal die Westdeutschen geschlagen hat. 74 war das, glaube ich. Genau, das war das Jahr, als sie später Weltmeister wurden. Völlig lustige Geschichte eigentlich. Ja, und sie waren zusammen in derselben Gruppe und da gab es das berühmte Tor von Sparwasser. Und mein, damals war ja irgendwie noch so, bueno, 74 schon nicht mehr, aber in 50er Jahren so Aufbruchgedanke, was Neues schaffen und so weiter, ne? Bis dann eben die Demonstration losging im Ende der 80er Jahre und der Slogan war da zuerst mal nicht wir sind ein Volk, sondern wir sind das Volk, also nicht ihr da oben, die Parteibonzen. Ne? Und erst später wurde dann daraus mit Infiltrierung von Westagenten das umzuformulieren in wir sind ein Volk, mit der Betonung auf ein, und dann kam es, wie es kommen musste. Ja, ja, und dann hat 30 Jahre Mauerfall. 1989, an einem 9. November, ging die Mauer auf. Die DDR-Regierung öffnete die Grenzen zum Westen hin. Anfang vom Ende der DDR. Letzte Woche unser eingeladener Freund hier im Radio, Andreas, der hatte ja gestöhnt und hat gesagt, mein Gott, jetzt nach Berlin zurück, da muss ich mir diesen ganzen Mauerrummel jetzt wieder anhören, diese ganzen Jubel- und Gedenkfeiern. Es gibt natürlich viele Leute, die in Deutschland genervt sind. Zeitgleich in Leipzig. Und es gibt auch viele Leute, die wünschen sich die Mauer sogar zurück. Seit dem Volksaufstand von es gibt viele Leute, die wünschen sich eine DDR zurück, in gesicherten Grenzen und so weiter und so weiter. Über 5000 davon sind leider nicht wenige AfD-Wähler. Soweit ist es mittlerweile gekommen, in einem kapitalistischen Wunderland. Hitze und wachsende Verzweiflung. Im Grunde war die Lage noch sehr viel schlimmer, als ich mir das vorgestellt hatte. Menschen waren dicht zusammengedrängt. Das ist Genschmann, der Retter der Ostmenschen, Hans-Dietrich Genscher, damaliger Außenminister. Im Gesicht, weil sie immer und immer wieder. Und er war einer der Akteure, der politischen Akteure in Bonn damals, die den Maueraufgang natürlich gefördert und auch politisch dann davon profitiert hatten. Jo. Gute Nachricht. Ja, also so war die Situation damals und wie du schon gesagt hast, heute sieht so aus, dass eben auf dem Gebiet der damaligen DDR wieder die Rechte wächst und zunimmt, natürlich in der alten Bundesrepublik auch, aber besonders stark eben dort, wie man bei den letzten drei Landtagswahlen da gesehen hat. Überall nimmt die AfD zu. Und also selbst in Thüringen jetzt bei der letzten Wahl zweitstärkste Partei geworden. Und dann diese ganzen Anschläge und Attentate von Nazis. Und jetzt hat der Dresdner Stadtrat, der hat jetzt für Dresden den Nazi-Notstand ausgerufen und tatsächlich ist es ein Beschluss vom Stadtrat mit 39 gegen 29 Stimmen und wer dafür gestimmt hat, waren die Grünen, die Linke, die SPD und man höre und staune sogar die FDP. Ja. Also die FDP stellt auch den Oberbürgermeister, der dann später die Sache wieder bisschen kritisiert und hat die Wortwahl falsch, fand er nicht gut, hat sich also in dem Sinne davon distanziert, aber immerhin wird also da offen gesprochen von antidemokratischen, antipluralistischen, menschenfeindlichen und rechtsextremistischen Vorfällen, dass die in Dresden immer häufiger werden. Na gut, aber jedenfalls wurde Dresden inzwischen schon abgestraft, nämlich gestern, da hat Stuttgart gegen Dresden 3-1 gewonnen und Dresden ist jetzt deshalb Tabellenletzter in der zweiten Bundesliga. ihrer Ausreise. Ein historischer Moment. Verriegelte Sonderzüge bringen die Flüchtlinge über DDR-Gebiet nach Westen. Tausende wollen auf die Züge aufspringen. Dresden Hauptbahnhof. Die Staatsmacht zeigt Härte. Es war eine Situation, wo etwa 15.000 Menschen auf Züge wollten, die überfüllt waren. Und ich stehe auch noch heute dazu, dass es notwendig und richtig war, die Durchfahrt dieser Züge. Hier wird erzählt, wie im Vorfeld der Maueröffnung natürlich der Flüchtlingsdruck, als die Grenze erstmal zu Ungarn aufging und dann auch von Ungarn zu Österreich, eine riesige Flüchtlingswelle in den Westen sich in Marsch setzte. Das waren DDR-Menschen, die raus wollten aus der DDR und in den Westen. Es waren, könnte man heute sagen, mit nüchternem Blick, keine richtigen Wirtschaftsflüchtlinge, sondern es waren auch vielleicht politische Flüchtlinge, die sehr subjektiv sich da unterdrückt fühlten. Es waren aber auch Konsumflüchtlinge, die angezogen waren von der Glitzerwelt des Westens und die auch Verwandte hatten im Westen und die unbedingt in den Westen wollten. Drinnen ein greiser Führer und ein Hoffnungsträger. Heute ist natürlich die offizielle Staatsdoktrin in der Bundesrepublik Deutschland, dass die DDR ein Unrechtsregime war und die war es wert, zerstört und vernichtet zu werden. Und heute ist die Welt offiziell nach dieser Doktrin wieder in Ordnung. 70.000 fordern Reformen. Die Demokratie ist hergestellt, ein normaler Zustand sozusagen. Trotz aller Arbeitslosigkeit, aller Umweltkatastrophen, aller Ausbeutung, aller Probleme, aller Korruption, alles was da passiert, ist das dann doch der normale Zustand, der angegeben wird als das Richtige, das Demokratische und das, was die Menschen haben sollen. Während das, was in der DDR war, Unrecht war und böse und schlecht. Und das musste ausradiert werden. Und auch heute sind sie noch dabei, diese Doktrin aufrechtzuerhalten und immer wieder mit neuen geschichtshistorischen, zum Teil auch Lügen, zu untermauern. Das Volk, Gobi Gobi, schließt euch an. Das Volk war natürlich empört. Das Volk war natürlich ein völlig normales, blödes Volk, wie überall auf der Welt, oder ein völlig normales, rebellisches und intelligentes Volk, wie überall auf der Welt. Das wollte eben Verbesserungen ihrer Lebensbedingungen und das wollte vor allen Dingen nicht eingesperrt sein. Das muss man einfach sehen und verstehen, sonst vielleicht bewertet man das doch alles zu einseitig. Das heißt, es war ein Umschwung, eine halbe Sternstunde der Menschheit. Gibt die DDR zu reformieren. Doch niemand glaubt ihm. Das Volk will mehr. Reisefreiheit uneingeschränkt. Durch eine Kette von Missverständnissen im ZK kommt es zu einem historischen Beschluss, der das Ende der Mauer markiert. Krenz gab mir dann gegen Ende der ZK-Tage. Günter Schabowski, der war Mitglied des ZK der SED, der sagt Folgendes. Neu fixiert, statt Gesetz, also eine Verordnung, die also sofort in Kraft treten kann. Und ich würde vorschlagen, du trägst das heute Abend schon vor. Das wird ein Knüller. Ständige Ausreise, das Verlassen der DDR für immer, nun auch direkt in die Bundesrepublik. Doch dann die eigentliche Sensation. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich. Ja, Werner, jetzt frage ich dich, wo warst du, als die Mauer aufging, am 9. November 1989? Erinnerst du dich noch an diesen Moment, als dir die Nachricht zugetragen wurde? Nee. Es war eine Panne. Da warst du nirgendwo. Doch, da war ich hier in Barcelona, aber diese ganze Geschichte hat mich nicht so sehr interessiert. Ja. Oh, warum nicht? Das war doch das Jahrhundertereignis. Ein Deutschland, zwei Deutschland, so viel wie möglich. Ja. Also mir ist das alles relativ egal gewesen, muss ich mal sagen. Außerdem war da gerade... Barca am Spielen, oder was? Nee. Ah, Entschuldigung. War unser zweiter Sohn geboren, hat geschrien, dann musste ich dem auf den Hintern klopfen, dass er sich wieder beruhigt. Also das war für mich viel wichtiger als diese Mauergeschichte. Ja. Gut, es gibt viele offizielle Feiern und Gedenkveranstaltungen und auch natürlich, könnte man sagen, Propagandaveranstaltungen der Bundesrepublik, der Bundesregierung in diesen Tagen in Berlin. Es gibt auch hier in Barcelona etwas, das werde ich nachher ankündigen. Es gibt auch hier, sagen wir mal, eine Art Reflexionsveranstaltung, Infoveranstaltung zum Mauerfall vor 30 Jahren. Ihren Lauf. Das Volk nimmt sich die Freiheit und erhält die Einheit. Es gibt Leute, die haben betörende Stimmen, die sehen großartig aus. Sie stürmen die Charts, sie bekommen Grammys und sie baden im wärmsten Applaus. Ich bin nicht so glamourös, aber ich lebe immerhin. Ich bin froh, dass ich keine tote Soul-Diva bin. Ich bin froh, dass ich keine tote Soul-Diva bin. Ich wollte früher mal Soul-Diva werden. Alle sagten, lass den Scheiß. Erstens bist du keine Frau und zweitens bist du viel zu weiß. Das hab ich eingesehen, es hatte wirklich keinen Sinn. Jetzt bin ich froh, ich bin froh, ich bin froh, dass ich keine tote Soul-Diva bin. Ja, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, dass ich keine tote Soul-Diva bin. Das wollte ich nur mal sagen, denn ihr habt sicher schon manchmal gedacht, der Tod bestimmt gewisse Dinge, die auch eine Soul-Diva macht. Jetzt kennt ihr die Hintergründe und jetzt wisst ihr genau, was ich bin. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, dass ich keine tote Soul-Diva bin. Ich bin froh, dass ich keine tote Soul-Diva bin. Und nichts anderes! Ein Stückchen von der Berliner Mauer ergattern. Das wollten nach der legendären Schabowski-Pressekonferenz am 9. November 1989 viele. Souvenirjäger, professionelle Händler und Menschen, die einfach bei der volksfestähnlichen Stimmung der Tage der Mauer ein möglichst schnelles Ende bereiten wollten. Die sogenannten Mauerspechte legten dafür selbst Hand an. Auch 30 Jahre nach dem Fall fasziniert die Mauer noch immer. Ich sehe das jetzt zum ersten Mal hier und es ist noch beeindruckend, dass diese Trennung hier stattgefunden hat. Es ist schockierend zu sehen, wie sie Gesellschaften getrennt hat. Auch heute gibt es Orte, an denen Mauern stehen. Ich habe viele Gefühle und Emotionen, wenn ich das sehe. Die Mauer ist ein Teil auch unserer Geschichte, sagt diese Besucherin aus der Ukraine, und zwar kein guter Teil. Etwa 160 Kilometer war die Mauer lang. Die einzelnen Segmente wurden nach der Öffnung nach und nach abgetragen. Heute erinnern einige noch erhaltene Teilstücke in der ganzen Stadt an die ehemalige Trennung und ziehen tausende Besucher in ihren Bann. Kania Lavi will diesen touristischen Hotspot bewahren, wie die East Side Gallery. Anfang der 90er hatte er ein Kunstwerk auf die Ostwand des Bollwerks gemalt. Zwischen Januar, Ende Januar bis September haben die Künstler hier gemalt. Diese Zeit der Woche muss es eingefroren werden, damit das in der Authentizität aufbewahrt wird. Und das ist dann geschehen. Jetzt sind die Menschen total interessiert, diese Bilder zu sehen. Nicht also neue Bilder, also oder was weiß ich, andere Bilder. Die wollen genau Trabi durch die Wand durchfährt oder Brüderkuss. Nicht nur für die Deutschen war der Bau der Berliner Mauer 1961 ein einschneidendes Erlebnis. Weltweit mahnen heute noch Teilstücke des Bauwerks, wie hier in der russischen Hauptstadt Moskau. Sie stehen für Hoffnung und ein friedliches Ende einer traurigen Teilung. Ja, das war also eine kleine Reportage, die ist von gestern. Da waren Touristen an der Restmauer, an der sogenannten East Side Gallery, so heißt das offiziell. Und die haben da über ihre Gedanken gesprochen, die sie haben, wenn sie diese Mauer sehen. Ich war natürlich damals auch in Berlin und habe da auch, ich gebe das zu, mit einem Meißel und einem Hammer mir ein paar Stücke aus der Mauer gehauen. Wir sind natürlich zur Mauer und haben da auf unsere Art unseren Schabernack getrieben. Aber klar, es war für uns zumindest damals, die wir in West-Berlin lebten, war es ein gemischtes Phänomen. Wir hatten sehr gemischte Gefühle. Wir freuten uns für die Leute, dass sie sich freuten. Und dieser Freudentaumel der Tage nach dem Mauerfall, der war wirklich unbeschreiblich. Andererseits zogen damals schon am Horizont die dunklen Wolken auf. Es würde neue, das wussten wir, imperialistische Verteilungskriege geben. Wenig später schon, wurde das auch alles wahr durch diesen unglaublichen Jugoslawienkrieg, der da entfesselt wurde zur Neuaufteilung der Balkanregion. Und danach kam, was kommen musste. Es gab die ganzen Auflösungskriege am Rand der Sowjetunion, dieses Riesenreiches, wo die Teilrepubliken, besonders die kaukasischen und asiatischen, mit, sagen wir mal, sogenannten Separatistenbewegungen zu kämpfen hatten, die zum großen Teil auch von den USA und vom Westen finanziert wurden, um die Sowjetunion zu bedrängen und große Teile aus diesem Riesenreich herauszubrechen. Eine Ausreisemöglichkeit für die Unzufriedenen zu schaffen. Und wenn die dann für uns selber damals in Berlin war ein paar Wochen Taumel und dann waren die Leute plötzlich genervt, weil da die stinkenden Trabis alle ankamen, die Supermärkte waren überfüllt, die Straßen waren überfüllt. Es herrschte eine Art Ausnahmezustand, der am Anfang fröhlich und bunt war, der aber schließlich in einen Katzenjammer abglitt. Und da waren die Leute wirklich, die Einheimischen, zumindest die Westberliner, wirklich nur noch genervt von dem ganzen Rummel. Und kriegte von Grenz noch hier, Günther, hier hast du noch was für deine. Ja, und viele Leute haben ja dann eben gedacht, jetzt ist endlich der Kalte Krieg zu Ende, aber Pustekuchen. Ja, die wurden ganz schön enttäuscht, ne? Ja, und dafür haben wir jetzt ganz viele Kriege verteilt über die ganze Erde. Na gut, aber es gibt da auch noch Hoffnung. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf der Erde nieder, wo wir Menschen sind. Bald ist ja Weihnachten und dann bricht wieder der Friede aus. Zu diesem Thema dann noch das Christkind, also ich in meiner Naivität, ich hatte immer angenommen, dass Jesuskind und Christkind das gleiche ist. Also dieses Jesuskind, das da in der Krippe zu Bethlehem geboren wurde und nur dazu, dass und auch dann ermordet wurde, der Arme, und damit uns unsere Sünden vergeben werden. Aber gut, offenbar ist es nicht das gleiche Jesuskind und Christkind. Und das habe ich jetzt der AfD zu verdanken, dass ich das jetzt weiß. In Nürnberg gibt es ab Ende von diesem Monat wieder den Weihnachts- oder den Christkindlmarkt. Und wer ist dazu am besten geeignet, den zu eröffnen? Das Christkind natürlich. Ne? Und das wird in Nürnberg jedes Jahr auserkoren unter mehreren, nicht Kandidaten, sondern Kandidatinnen, Frauen. Ja? Und dieses Jahr wurde dann Benigna ausgekoren, die darf jetzt das Christkind repräsentieren. Aber gut, was hat das mit der AfD zu tun? Der Nachname von Benigna ist Munsi und ihr Vater ist kein blonder Germane, sondern der kommt aus Indien. Jetzt war natürlich die Empörung groß, ja. Und überall im Internet rassistische Kommentare zu diesem Thema und natürlich unter anderem auch vom AfD-Kreisverband. Ne? Und dann gab es also sehr viel Wirbel und was man auch sagen muss, es gab aber auch sehr viel Solidarität mit dieser Kandidatin. Und die darf jetzt also am 29. November den Christkindlmarkt eröffnen, allerdings mit einer blonden Perücke. Das erfordert offenbar die Tradition. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Ein Anruf reicht aus. Ich muss meine Worte sparen. Die Welt löst sich um uns auf. Ich hab dir noch so viel zu sagen. Und wir schwimmen aus dem Netz ins Freie. Ich gestehe mir ein, ich möchte heute unerreichbar sein. Ich hoffe, du weißt, dass das nicht bedeutet, du kannst nicht bei mir sein. Mit dir bin ich gerne allein. Niemand schreibt mit und niemand hört. Die Katastrophen und kommentierten Nachrichten im heutigen Niemandsland vom heutigen 4. November 2019. Die erste Nachricht kommt aus Berlin und die ist natürlich sehr besorgniserregend. Es gibt rechte Morddrohungen gegen zwei Grünen-Politiker. Die beiden Politiker von Bündnis 90 Die Grünen, Cem Özdemir und Claudia Roth, werden von dem neonazistischen Netzwerk Atomwaffendivision Deutschland, AWD, mit dem Tode bedroht. Die Zeitungen der Funke Mediengruppe zitierten am Sonntag aus den Drohmails. Özdemir stehe demnach ganz oben auf der Todesliste, Roth auf Platz 2 auf unserer Abschussliste. Seit einigen Monaten häufen sich die Hinweise auf einen deutschen Ableger der aus den USA bekannten Neonazi-Gruppe Atomwaffen Division, die als extrem gewaltbereit gilt. Auf Anfrage von Funke verwies das Bundeskriminalamt auf eine Stellungnahme vom Juli 2018. Zitat: Die Gefährdung durch extrem rechte und rechtsterroristische Gewalttaten in der BRD bleibt, auch nach der Ankündigung der Existenz eines deutschen Ablegers der AWD, unverändert auf einem abstrakt hohen Niveau. Eine weitere Meldung aus Berlin. Am Sonnabend sind in Berlin rund 1500 Menschen dem Aufruf zu einer interkiezionalen Demonstration, klingt sehr lustig, gefolgt. Zwischen den Kiezen, das heißt zwischen den Stadtbereichen. Unter dem Motto Projects United, wir bleiben alle, wurde für den Erhalt bedrohter selbstverwalteter Strukturen wie die Kollektivkneipen, Syndikat und Meuterei und die Hausprojekte Liebig 34 und Riga 94 demonstriert. Im Aufruf hieß es, für alle bedrohten Projekte und Bewohner Berlins, für die Menschen und die Utopie von Rojava. Rund 1500 Polizisten waren am Sonnabend bei Demonstrationen in Berlin im Einsatz. Das heißt, auf jeden Demonstranten ein Polizist. Weiter geht's in Hongkong. Da gab es Festnahmen nach harter Randale. Bei gewalttätigen Protesten in Hongkong sind am Wochenende mehr als 200 Menschen festgenommen worden. Wie die Behörden mitteilten, setzte die Polizei am Samstag Tränengas, Gummigeschosse, Pfefferspray und einen Wasserwerfer ein. Radikale Separatisten warfen Brandbomben, bauten Straßensperren und attackierten Geschäfte mit vermuteten Beziehungen zu Festlandchina. Auch das Gebäude der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua wurde angegriffen. Man sah dann im Internet, und das erfreut die Separatisten hier, die Independentistas, in Hongkong vermummte Leute mit der Estelada, katalanischen Separatistenfahne, rumfuchteln von den Kameras. Ob das bei Kim Torra Entzücken ausgerufen hat, dass da Hongkong gerade abgefackelt wird und seine Separatistenfahne dabei ist, das wissen wir nicht. Wir haben den Mann nicht fragen können nach seinen Gefühlen zu diesem Thema. Bei der Gewalt ist er ja sehr flexibel. Bleiben wir bei einem weiteren Brennpunkt in unserer ach so modernen Welt. Es geht um die Flüchtlingsrouten in Afrika. Die gelten mittlerweile als besonders tödlich. Diese Meldung kommt aus Berlin. Nach Einschätzung des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR kommen mehr afrikanische Migranten auf den Routen zur Küste ums Leben als bei den Fahrten über das Mittelmeer. Das sagte der UNHCR-Sondergesandte für das Mittelmeer und Libyen, ein gewisser Herr Vincent Cochetel, der Welt am Sonntag. Allerdings, so fuhr Herr Vincent Cochetel, der Sonderbeauftragte, fort, könne niemand mit Sicherheit sagen, wie viele Menschen tatsächlich sterben. Im selben Beitrag werden Zahlen der Internationalen Organisation für Migration, IOM, genannt. Haupttodesursachen auf den Landrouten waren 2018 Verkehrsunfälle, gefolgt von Verdursten, Gewalttaten, Verhungern und Krankheiten. Die Flüchtlingsdramen sind ja Dramen ohne Ende. Letzte Woche gab es ja diese fürchterliche Todesgeschichte in dem LKW, der in Richtung Großbritannien, in Richtung Irland fuhr und in dem 39 tote, mittlerweile weiß man, vietnamesische Menschen gefunden wurden. Kommen wir nach London. Großbritannien stoppt die Fracking-Methode. Viele werden sagen, Gott sei Dank, aber dass das überhaupt so lange ging, ist schon ein Skandal. Nach mehreren Erdstößen in der Nähe einer Fracking-Anlage zur Gasproduktion hat Großbritannien die umstrittene Fördermethode am Samstag gestoppt. Ein Bericht der zuständigen Kontrollbehörde zeige deutlich, dass wir weitere inakzeptable Auswirkungen für die örtliche Bevölkerung nicht ausschließen können, sagte Wirtschaftsministerin Andrea Leadsom. Umweltschützer und Labour-Opposition begrüßten das Moratorium, forderten aber ein endgültiges Aus für die Technologie. Wir hatten ja hier in Spanien diesen berühmten Castor-Fall, wo eine Fracking-Anlage vor der Küste in der Nähe von Castellón Erdbeben ausgelöst hat die die Menschen sehr erschreckten. Es gab schon Risse in Häusern und trotzdem wurde diese Geschichte immer weiter betrieben, weil nämlich ein internationales Konsortium mit Riesenmitteln und mit Hilfe von Real Madrid-Präsident eine Art Ausbeutungsbetrieb da betrieben. Und man hatte dann von der PP-Regierung ein Abkommen unterschrieben, dass, wenn die Anlage stillgelegt würde, man dieser Firma eine Riesensumme an Schadensersatz zahlen müsste. Das waren 60 Milliarden, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich lasse mich da gerne korrigieren. Und das belastet uns, die Steuerzahler, noch die nächsten 30, 40, 50 Jahre. Man versucht das jetzt rückgängig zu machen und wir hoffen, dass die nächste Regierung unter wem auch immer, wir hoffen eine relativ linke Regierung, relativ, wir sind ja sehr bescheiden, das in Angriff nimmt. Gut. Weiter, die Rechtsverschiebung weltweit und besonders auch in Deutschland führt zu besorgniserregenden Geschichten. Es gibt mittlerweile ein Terrorpotenzial bei Bürgerwehren. Natürlich haben sich vor Jahren schon Bürgerwehren gebildet in deutschen Kleinstädten und auf dem Land, weil eben die Kriminalität sehr hart zugenommen hat. Die gab es hier in Katalonien auch, weil eben organisierte Banden auf das Land rausfahren und klauen, was sie da kriegen können. Nun ist das Ganze aber zu einem Politikum geworden. In fast allen Bundesländern patrouillieren mittlerweile selbsternannte Bürgerwehren. Die Bundesregierung betrachtet das mit Sorge und sieht in den Gruppierungen Ansätze für rechtsterroristische Potenziale. Klar, wer sowas macht und will da seine Felder schützen oder seine Scheunen oder sein Vieh oder was auch immer oder seine Zahnarztpraxis, der muss sich natürlich auch irgendwie organisieren und bewaffnen und dann haben wir den Salat. Nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle an der Saale im vergangenen Monat ist das Thema Rechtsterrorismus in Deutschland wieder in den Fokus der Debatte gerückt. Nach Einschätzung der Bundesregierung gibt es auch bei selbsternannten Bürgerwehren Ansätze für rechtsterroristische Potenziale. Das geht nach einem Bericht der Neuen Osnabrücker Zeitung NOZ aus einer Antwort des Innenministeriums auf Anfrage der Linksfraktion hervor. Der Übergang von der Bürgerwehr hin zu einem eigenmächtigen Eintreten für Sicherheit und Ordnung abseits des staatlichen Gewaltmonopols oder gar hin zu einem gewalttätigen Handeln sei fließend. Die Rechtsextremisten würden vorgeben, dass der Staat außerstande sei, die Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten, weswegen sie diese Aufgabe übernehmen sollten und wollten. Das Problem ist, die haben leider in vielen Fällen recht. Das muss man auch dazu sagen, sonst versteht man die Situation nicht. Laut Bundesregierung verfolgten die Extremisten aber auch ein anderes Ziel. Vielmehr sollen fremde oder politische Gegner durch die Präsenz von rechtsextremistischen Bürgerwehren vor Ort gezielt eingeschüchtert werden. Ja, ich kann mich noch erinnern, wo in Westdeutschland die Bundeswehr eingeführt werden sollte, wieder neu gegründet werden sollte. Und da gab es natürlich riesigen Widerstand. Und die Verfechter von der neuen deutschen Armee, also allen voran natürlich Franz Josef Strauß und CDU, CSU, die haben dann gesagt, ja, aber diese neue Bundeswehr, das hat überhaupt nichts zu tun mit der alten Nazi-Armee. Es handelt sich hier dann bei unseren Soldaten um Bürger in Uniform. Ja, und jetzt hört man diese Geschichten da von den Bürgerwehren. Die sind ja auch normalerweise uniformiert, beziehungsweise haben immer die ganze Gruppe die gleichen Klamotten an. Also das sind jetzt die neuen Bürger in Uniform. Naja, aber gut, es wird auch was dagegen getan. Erst in der vergangenen Woche hat die Bundesregierung ein sogenanntes Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus beschlossen. Der 9-Punkte-Plan sieht unter anderem eine Verschärfung des Waffenrechts, mehr Präventionsarbeit und eine konsequentere Verfolgung von Hass und Hetze im Netz vor. Wir hatten ja eingangs schon die Nachricht gebracht, dass am Wochenende bekannt wurde, dass die grünen Politiker Cem Özdemir und Claudia Roth auf einer Todesliste von Rechtsextremen stehen. Diese Nachricht rief natürlich parteiübergreifend Entsetzen hervor. Weiter im Text. Wir haben noch mehr interessante Meldungen im heutigen Niemandsland am heutigen Montag, dem 4. November 2019. Es geht um das Thema Assange. er gilt fast als vergessen, er ist aus den Medien raus, die Medien berichten nicht mehr über ihn, fast niemand solidarisiert sich offiziell mit ihm. Trotzdem gibt es eine Protestaktion für die Freilassung von Julian Assange in London. Das Leben von WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist nach Ansicht eines US-Sonderberichterstatters in Gefahr. Der inhaftierte Gründer der Enthüllungsplattform habe schon im Mai typische Anzeichen von psychologischer Folter gezeigt. Aber die britischen Behörden kümmerten sich nicht darum, das schrieb der Sonderberichterstatter zum Thema Folter, Nils Melzer, am Freitag in Genf. Seit seiner Inhaftierung habe sich seine Gesundheit stetig verschlechtert. Sein Leben sei jetzt in Gefahr. Die USA haben einen Auslieferungsantrag gestellt. Sie werfen Assange vor, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan veröffentlicht zu haben. Bei einer Verurteilung in allen Punkten drohen ihm 175 Jahre Haft. Er hatte 2012 in der äquatorianischen Botschaft in London Zuflucht gefunden, war nach dem Entzug des Botschaftsasyls aber im April festgenommen worden. Das heißt, der Botschafter hatte ihn praktisch ausgeliefert. Die Anhörung über die Auslieferung sollen voraussichtlich Anfang nächsten Jahres stattfinden. Wenn er in die USA ausgeliefert wird, dann wird er an eine Folternation ausgeliefert. Die USA hat offiziell die Folter vor Jahren in ihre politische und militärische Praxis wieder eingeführt. Aus diesem Grunde dürfte kein europäisches Land diesen Mann ausliefern. Assange habe seine Haftstrafe wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen inzwischen abgesessen und werde nur noch wegen des Auslieferungsantrags festgehalten. Assange werde im Gefängnis isoliert und überwacht, was in solchen Fällen nicht nötig sei, das sagte Melzer. Außerdem habe er keinen freien Zugang zu Dokumenten und Anwälten. Melzer verlangte Assanges Freilassung und eine Ablehnung der Auslieferung. Wir schließen uns dieser Forderung natürlich an. Marie Antoinette hat einmal gesagt, kurz vor der Französischen Revolution, als ihr zu Ohren kam, dass das Volk hungert, die sollen doch Kuchen essen, wenn das Brot zu teuer ist. Mehr als 15 Millionen Menschen in der BRD sind von der Armut gefährdet. Die Bundesregierung empfiehlt Vermögensbildung durch Wohneigentum. Das heißt, sie empfiehlt den Armen, die nichts haben, sie sollen Vermögensbildung durch Wohneigentum betreiben. Das heißt, die sollen Kuchen essen. Tolle Sache. Die Kanzlerin lässt es sich gut schmecken. Für Armut hat sie nichts übrig. Armut nervt die Herrschenden nur. Die Deutsche Presseagentur kündigte am Mittwoch an, eine ausführliche Berichterstattung zu den Daten des Statistischen Bundesamtes entfalle mangels Nachrichtenwert. Die betrachten das also als ein Scheißthema. Und die Behörde in Wiesbaden teilte mit, Anteil der von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohten Menschen in Deutschland sei stabil. Das klingt so positiv. Auch eine Sicht auf den Umstand, dass in Deutschland 2018 rund 15,3 Millionen Menschen und damit 18,7% der Bevölkerung von Armut bedroht waren, interessiert die Herrschaften so gut wie nicht. Marie Antoinette war ja eine der hervorragendsten Vertreterinnen der Monarchie damals und wie sieht's heute aus, hier in Spanien, jetzt nicht in Frankreich. Dedi, ich muss mich doch sehr wundern, dass du heute mit so einem ganz normalen T-Shirt in die Sendung kommst. Heute ist doch der König, unsere Königin. Und du meinst, ich sollte ein Monarchisten-T-Shirt anziehen? Ja, oder mindestens dich fein machen, Smoking. Oder ja, ich habe meinen republikanischen T-Shirt gerade in der Waschmaschine und der ist nicht trocken geworden. Ich habe ja hier die republikanische Flagge auf meinem T-Shirt, aber heute hat es leider nicht geklappt. Hoffen wir, dass er auch so endet wie Marie Antoinette. Ne? Ja, würdest du den gerne auf der Guillotine sehen? Voilà. Ich sage nicht immer, was ich denke. Kannst aber ruhig sagen, wir sind hier ein offener Sender, meine Damen und Herren. Bleiben wir beim Thema Armut in Deutschland. Eine Person gilt laut EU-Definition als armutsgefährdet, wenn sie über weniger als 60% des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung verfügt. 2018 lag dieser Schwellenwert für eine alleinlebende Person in der BRD bei 1.136 Euro im Monat, für zwei Erwachsene mit zwei Kindern unter 14 Jahren bei 2.385 Euro im Monat. 3,1% der Bevölkerung waren nicht in der Lage, ihre Rechnungen für Miete, Hypotheken oder Versorgungsleistungen zu bezahlen, ihre Wohnungen angemessen zu beheizen oder eine einwöchige Urlaubsreise zu finanzieren. Ich werde jetzt nicht noch weitere Zahlen runterbeten. Das Phänomen ist bekannt. Wir haben es hier im Niemandsland sehr oft besprochen und behandelt. Und wir werden weiter auf unsere Art dafür streiten, dass die Reichtümer dieser Welt besser verteilt werden und werden dazu auch immer weiter und nicht müde werden, unsere Kommentare abzugeben. Eine tolle Sache haben sich die Behörden in Australien ausgedacht. Australiens Premier will nämlich jetzt Klimademos verbieten. Brisbane, der australische Premierminister, ein gewisser Herr Scott Morrison, will nach eigener Aussage Klimaproteste verbieten lassen, die der Bergbauindustrie schadeten. Vor Industrievertretern in Brisbane erklärte er am Freitag, seine Regierung suche nach Mechanismen, mit deren Hilfe man das maßlose und egoistische Vorgehen der Demonstranten verbieten könne, das die Lebensgrundlage vieler Australier gefährde. Sein Aufruf folgte Protesten gegen eine internationale Bergbaukonferenz in Melbourne am Mittwoch. Ja, so sind die mittlerweile drauf. Das ist die Bolsonarisierung der Herrschenden und ihrer Politik gegenüber den Problemen der Menschheit. Eine schlechte Nachricht für Rentner. Die müssen nämlich immer mehr Steuern zahlen. Berlin. Rentner zahlen immer mehr Einkommenssteuer. So flossen nach den jüngsten Zahlen, die der Deutschen Presseagentur am Freitag vorlagen, 2015 rund 34,65 Milliarden Euro Einkommenssteuer von Steuerpflichtigen mit Renteneinkünften an den Staat, wie eine Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag zeigt. Im Jahr zuvor waren es 31,44 Milliarden Euro, 2005 erst 15,55 Milliarden Euro. Das heißt, den Rentnern knöpft man immer mehr Steuern ab, während es beim gesamten Steueraufkommen zwischen 2005 und 2015 eine Steigerung von rund 50% gab, waren es bei der Einkommensteuer der Rentner rund, Achtung, 130%. Von denen kann man es ja nehmen. Die Nachricht, dass Dresden den Nazi-Notstand ausgerufen hat, die hast du schon gebracht. Ich sage nochmal kurz, worum es geht. Der Dresdner Stadtrat hat in der sächsischen Landeshauptstadt den Nazi-Notstand ausgerufen. In den am Mittwochabend mehrheitlich verabschiedeten Beschluss argumentierten die Stadträte, dass antidemokratische, antipluralistische, menschenfeindliche und rechtsextremistische Einstellungen und Taten bis hin zur Gewalt in Dresden immer stärker offen zutage treten. Die Stadt soll daher die demokratische Alltagskultur stärken und Minderheiten sowie Opfer rechter Gewalt besser schützen. Alle Parteien, außer natürlich die AfD, waren dabei. Noch ein Phänomen, die kleinen Läden sterben immer weiter aus. Nicht nur hier, sondern auch in Deutschland. Die Zahl der inhabergeführten Geschäfte in Deutschland nimmt immer weiter ab. Laut einem Bericht des Spiegel vom Freitag verschwanden zwischen 2008 und 2018 etwa 30% aller Fleischereien und 29% aller Bäckereien. Von 2009 bis 2017 schlossen 32% der Bekleidungsfachhändler und 18% der Buchhändler ihre Läden. Der Spiegel beruft sich auf eine Analyse der Initiative für Gewerbevielfalt der Telefonbuch-Servicegesellschaft. Eine interessante Meldung, die Madrid betrifft und die Spanien jetzt kurz vor den Wahlen betrifft. Werner wird uns da gleich einen kleinen Überblick geben, wie es hier aussieht, kurz vor den Wahlen. Ich sage mal kurz die Meldung. Die Klimakonferenz, die in Chile nicht abgehalten werden kann, die kommt nämlich nach Madrid. Es ist offiziell, Madrid wird den Klimagipfel COP25 vom 2. bis 13. Dezember in diesem Jahr aufnehmen, nachdem Chile überraschend zurückgezogen hat. Das lateinamerikanische Land ist seit Wochen Schauplatz von Sozialprotesten, Randale und Polizeieinsätzen und bietet damit nicht die nötige Ruhe und Sicherheit für den COP. Die Regierung in Spanien unter dem sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez hatte sich am Donnerstag als Gastgeber angeboten. Die Austragung des COP25 ist für Sánchez, der am 10. November auf eine Wiederwahl hofft, ein guter Anlass, sich im Wahlkampf als Grün zu profilieren. Ja, das haben die Sozialisten natürlich gut hingekriegt. Sie gelten jetzt als Grün, sie haben Franco umgebuddelt, die morschen Knochen von dieser Mumie umgelegt Und das sind natürlich zwei großartige Propagandageschichten, die sie da gemacht haben. Für den Gipfel, auf dem die 2015 in Paris beschlossene Klimapolitik in konkreten Maßnahmen gegossen werden soll, werden bis zu 30.000 Besucher erwartet. Madrid sei bestens vorbereitet, um Events dieser Art zu beherbergen, das sagte Bürgermeister José Luis Martínez Almeida. Und noch etwas Tolles ist angeboten worden. Man will Greta Thunberg, die 16-jährige Klimaaktivistin, klimaneutral nach Europa und rechtzeitig zum Gipfel transportieren. Das hat die spanische Regierung angeboten. Tolle Geschichte. Ist die nicht schon 17 inzwischen? Ist sie immer noch 16? Ich kann es nicht genau sagen. Also, ich müsste jetzt nachgucken. Ja, ich muss das mal nachgucken, weil das dann so ähnlich wie der Spieler von Barca, der neue Facu. Der ist ja 3 Jahren 15, oder was? Nee, der ist auch jetzt, glaube ich, gerade 17 geworden. Aber gut, also wie du gesagt hast, freut sich natürlich nicht nur Pedro Sanchez von der PSOE jetzt über diesen Griff da, die Weltklimakonferenz da nach Madrid zu kriegen, sondern eben auch dieser Bürgermeister da, der strahlt jetzt wie ein Honigkuchenpferd, weil er jetzt dann mit dem Erfolg, was da wieder an Hotels gebucht wird und gegessen wird in und in Bordellen ausgegeben und die ganze Wirtschaft in Madrid geht wieder nach oben. Und das kann und der Drogenverkauf wird natürlich auch steigen, das kann Kokain, er natürlich dann hinterher Heroin verkaufen als seine Leistung. Toll ist, dass Klimaaktivistin Greta Thunberg schon auf Twitter reagiert hat und hat gesagt, ich muss nun einen Weg finden, im November den Atlantik zu überqueren. Und wie gesagt, sie hat um Unterstützung und Hilfe gebeten und hat sie auch schon bekommen. Und die spanische Umweltorganisation Greenpeace ist über Madrid als Konferenzort absolut zufrieden. Allerdings fordern sie mehr als nur symbolische Aktionen. Der Gipfel verlangt vom Gastgeber eine Führungsrolle. Das mahnte Greenpeace Spanien. Wir hatten ja am Anfang hier in dieser Sendung einen Bericht mit einem Interview, das ich mit einem Greenpeace-Vertreter geführt hatte, über die Verschmutzung des Mittelmeers gebracht. Und das passt jetzt natürlich auch in die Klimapolitik. Und wir hoffen, dass das in eine neue Klimapolitik münden wird. Ja, das soll also, glaube ich, stattfinden Anfang Dezember, ne? Mehr oder weniger eine Woche lang. Und davor aber jetzt sind die Wahlen am nächsten Sonntag. Und jetzt hier gibt's natürlich auch massenhaft Leute, die kein Brot haben. Und die Frage ist jetzt natürlich, wenn es schon kein Brot gibt, dann darf man wenigstens wählen, damit man das Gefühl hat, du bist selber schuld. Ja, aber mit dem Kuchenessen wird es auch schwer werden, ne? Weil immer mehr Bäckereien machen zu. Ne? Ja. Genau. Und also jedenfalls, wie sieht's aus? Die Wahlen werden dann am nächsten Sonntag sein, zum vierten Mal in nur 4 Jahren. Und einfach um die Sache zu erleichtern, spreche ich jetzt mal von Rechten und Linken, wobei man Linke immer in Anführungszeichen setzen muss, weil darunter dann auch die Sozialdemokraten oder die Sozialisten zu verstehen sind. Na gut, wie sieht's aus? Die Prognose erstmal wird spekuliert über eine hohe Abstention, also weil die Leute einfach die Schnauze... Hohe Enthaltung müssen wir den... Ja, Stimmenthaltung, gar nicht zur Wahl zu gehen, weil eben viele Leute die Schnauze voll haben von diesem ganzen Hin und Her ohne Regierung. Und also es sind, glaube ich, insgesamt 20%, die noch nicht entschieden haben, ob sie zur Wahl gehen oder auch welche Partei sie wählen. Auf der Rechten, da ist also ganz klar, was passiert. Diese relativ neue Partei Ciudadanos wird massenhaft Stimmen und Sitze verlieren. An wen? An die alte rechte Partei, an die Partido Popular, aber auch an die neue rechtsextreme Partei Vox. Jetzt bei den Linken, wie ist die Situation da? da sind offenbar noch 2 Millionen Wähler von denen, die eine von den beiden Parteien beim letzten Mal gewählt haben, noch nicht entschieden, ob sie Sozialdemokraten wählen oder Unidas Podemos oder sich der Stimme enthalten. Und dann gibt es da noch eine relativ kleine neue Partei, eine Abspaltung von Podemos, die heißen Más País, also auch so eine dumme Formel, mehr Land. Und bei denen ist ziemlich sicher, dass sie nicht reinkommen ins Parlament, weil sie unter 5% bleiben werden. Was auch interessant ist, seit der letzten Wahl, nach der letzten Wahl im April, hat man ja, haben die Sozialdemokraten sehr stark zugenommen. Also, viele Leute haben die unterstützt. Aber dass es jetzt in den letzten Tagen, vielleicht seit einer Woche geht, ist dieser Trend zu Ende. Und dann, also wie gesagt, die rechtskonservative PP wird wieder stark zunehmen und Unidos Podemos, diese linke Partei und diese neuen Faschisten werden ungefähr gleich stark, gleich viele Stimmen bekommen. 12,8%. Und der große Verlierer eben Ciudadanos. Ja, und insgesamt glaube ich also, dass wirklich der Pedro Sánchez von der PSOE sich verkalkuliert hat. Ne? Da waren ja diese Verhandlungen, Regierungsbildung zwischen Sozialisten und Podemos und am Ende kam es zu keiner Einigung und also Sánchez fühlt sich sowieso immer in Begleitung von der rechten Partei wohler als mit Podemos. Das war wahrscheinlich der Hauptgrund, dass es nicht funktioniert hat. Und nach außen hin natürlich diese unmöglichen Bedingungen, die Podemos gestellt hat. Und dann die damaligen Umfragen haben eben noch gesagt, dass bei einer nächsten möglichen Wahl Sozialisten sehr stark zunehmen würden. Und da hat er auch drauf spekuliert. Ne? Und jetzt, also nach den letzten Umfragen, jetzt heute ist der letzte Tag, wo überhaupt Umfragen veröffentlicht werden dürfen. Und da sieht so aus, als ob die Rechte zusammen mehr Prozente bekommt als die sogenannten Linken. Aber in der, das ist dann nachher nach, bei der Sitzverteilung, also Prozent heißt ja nicht gleich immer gleiche Sitz, setzt sich nicht immer genau proportional in Sitze um. Und dass also im Grunde wieder alles gleich ist wie vor der Wahl, dass sich da nichts geändert hat. Ja, die Independentistas, wie sieht's bei denen aus? Da hatte man ja auch in den letzten Wochen den Eindruck, dass die so ein bisschen zurückgefahren sind und ein bisschen vorsichtiger geworden sind oder zurückhaltender, mindestens auf der Straße, ne, weil die jetzt eben selber gesehen haben, dass ihre eigenen Bürger das auch nicht so gut finden, wenn sie plötzlich nicht mehr mit dem Auto fahren können, weil es da Blockaden gibt oder wenn dann irgendwelche Container brennen vor ihrem eigenen Haus, ne. Aber wie gesagt, die Zauberlehrlinge, die da gerufen wurden, die machen sich ja oft selbstständig. Ne? Und diese Geschichte mit Katalonien ist, glaube ich, sehr entscheidend und wird die Wahlentscheidung in ganz Spanien beeinflussen. Heute Abend ist ja die große Wahldebatte. Am Freitagabend gab es die Siebener-Debatte mit den Sprechern der einzelnen Fraktionen der sieben größten Parteien, die an den Wahlen teilnehmen. Und heute Abend ist eben die Kandidatendebatte. Und wir werden abwarten, wie das weitergeht. Gut, kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten. Notícies de Barcelona, Animans Land. Muy bien. ¿Cómo funciona Barcelona contigo? Oh, vaya. ¿Algún saludito a los oyentes? Sí, hombre, puede hacer un saludo. Gracias, ahora. Un regalo. Thema Protestkultur in der Stadt. Der Katalonien-Konflikt hat nun auch die Universitäten ergriffen. Am Dienstag begann ein unbefristeter Streik an allen katalanischen Unis. Separatistische Studentensyndikate hatten zu diesem Streik aufgerufen. Gefordert wird eine Amnestie für die sogenannten politischen Gefangenen, Separatistenführer. An der Uni Pompeu Fabra verhinderten ca. 150 vermummte Studenten den Zutritt von Studenten, die sich nicht an dem Streik beteiligen wollten. Es kam zu Rangeleien vor den mit Mobiliar verrammelten Eingängen. Viele Professoren und auch Rektoren haben sich dem Streik und den Forderungen der Independentista-Studenten angeschlossen. Gleichzeitig haben dieselben separatistischen Studentenverbände auf der Plaza Universidad eine Art Zeltlager errichtet und die Gran Via für den Verkehr gesperrt, das heißt bis auf eine Taxi-Busfahrerspur. Der Rektor der Uni Pompeu Fabra, ein gewisser Herr Jaume Casals, hat mit den vermummten Studenten verhandelt und ihnen eine generelle Prüfung am Semesterende versprochen. Eine Neuheit in der Geschichte dieser Uni. Ein anonymer Text, der als Manifest der separatistischen Studentenverbände gilt und an den Unis zur Abstimmung herumgegeben wurde, wurde von 800 Uniprofessoren und Dozenten in ganz Spanien als abartig verurteilt, sei er doch eine Art frontaler Angriff auf die akademische Freiheit im Land. Thema Umfragen. El Periódico de Catalunya, die Tageszeitung, hat in einer Umfrage ermittelt, dass 84% aller Befragten die Verurteilung der Gewalt durch die Independentista-Führer als unzureichend ansehen. Nur 16% sind der Meinung, dass die Gewalt richtig verurteilt wurde. Thema Sabotage. Die Sabotageaktionen auf Schienenstrecken der Nahverkehrszüge in Katalonien durch Independentista-Aktivisten und die sogenannten CDRs werden von der Generalitat de Catalunya als undramatisch betrachtet. Die Sprecherin der Govern, der Regionalregierung, eine gewisse Frau Meritxell Budó, erklärt auf eine Anfrage zum Problem, dass die vielen Zugausfälle normal seien, da sich täglich 50 Schichtenfälle im gesamten Streckennetz Kataloniens ereigneten. Die brennenden Reifen, gefällten Bäume und Betonblöcke, die von Separatistenkommandos auf die Schienenstrecken gelegt werden, erwähnte sie mit keinem Wort. Hongkong lässt grüßen, aber aus den Institutionen heraus. Das ist auch eine Neuigkeit. Schuld seien, so die Sprecherin, dass Madrid nicht in das katalanische Zugverkehrsnetz investiere. Das ist bester Separatistensprech allererster Güte. 30 Sabotageakte sind laut den Informationen der Renfe seit dem 14. Oktober auf den Zugverkehr verübt worden, beziehungsweise auf das Schienennetz. Dass es da noch keine Tote gab, sei ein Wunder. Eine Meldung vom Mittwoch. Die Blockaden vor den Eingängen der Uni waren am Mittwoch weitgehend aufgehoben und die Normalität war wieder eingekehrt. Thema Wahlkampf. Der von Internetplattformen der Separatistenorganisationen angeregte Kampf gegen die sogenannten spanischen Staatsinstitutionen hat nun zur Schließung der Plattform Tsunami Demokratik geführt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Aufrufs zu Terroraktionen gegen den Staat. Der ANC, das ist der Nationalkongress, der katalanische, hat inzwischen seine Anhänger zu Überraschungsaktionen am kommenden Wahlkampfsonntag aufgerufen. Ob man da Wahllokale blockieren oder anzünden wolle oder ob man da Molotow-Cocktails auf die Wahlurnen der bösen Spanier werfen will, das wurde allerdings nicht gesagt. Ja, aber das ist inzwischen klar, das ist ein Fake. Ja. Das stimmt nicht, dass die Independentistas die Wahllokale stürmen wollen und so. Das ist wieder erstunken. Ja, das weiß man nicht. Von der Rechten, aber am Vortag könnte was passieren, am 9. November, am Samstag, das ist ja der sogenannte Tag der Reflexion, wo es dann keine Wahlveranstaltung mehr geben darf. Und dafür ist allerdings was geplant und zwar hat dieses sogenannte demokratische Tsunami diese Plattform da für die Unabhängigkeit, die haben aufgerufen, an diesem Samstagnachmittag von 16 bis 22 Uhr da keine Wahlveranstaltung zu machen. Das ist ja auch keine politische Partei, sondern politische, kulturelle, festliche Akte, wo zum Ausdruck kommen soll, dass das Recht auf Selbstbestimmung existiert. Ne? Dann haben sie unter anderem zum Beispiel für diesen Samstagnachmittag auf dem Plaza Catalunya aufgerufen, eine Kundgebung mit dem Slogan auf gut Katalanisch: Spain, sit and talk. Ja, also wenn es dann weitergehen sollte, wenn dann tatsächlich radikale Elemente auftauchen sollten und wieder Barrikaden zusammenräumen und so, also wenn es da an diesem Samstagabend Zoff geben sollte, dann ist ziemlich klar, dass sich viele von den bis jetzt Unentschiedenen dann doch noch für Vox und PP entscheiden werden. Gut, kommen wir zum Thema Geschichtsbewusstsein. Der RC-Führer im Rathaus, Ernest Maragall, forderte am Mittwoch im Stadtrat eine Abstimmung über das Abtreten des Gebäudes an der Via Laietana vorzunehmen, in dem die Jefatura de la Policía Nacional ihren Sitz hat. Das Gebäude gehört offiziell dem spanischen Staat. ERC fordert, dass es in den Besitz der Stadt überführt werde. Die Jefatura oder auch Kommissaria war in den letzten Jahren nicht nur Ziel der Proteste der Independentistas, sondern auch viele geschichtsbewusste Linken und Bürger, die nicht vergessen haben, dass zu Francos Zeiten in diesem Kommissariat Regimegegner gefoltert wurden. Dem Antrag haben sich die PSSC, CUP und Barcelona en Comú angeschlossen. Noch eine Meldung. Das Zeltlager der Independentista-Studenten. Ich hatte es besucht am Samstag und hatte da ein paar Eindrücke gewonnen. Es waren mehr Zelte als Leute da, aber das konnte auch an der Zeit liegen, als ich da war. Ich bin mittags da gewesen. Und die jungen Leute hatten da das Zeltlager sehr sauber gehalten, hatten praktisch eine Hausordnung da eingeführt. Man durfte nicht laut sprechen. Ich war sehr verwundert. Ich stand da neben einem Zelt und sprach in mein Mikro: Wir befinden uns hier an der Plaza Catalunya, bla bla. Und da kam sofort einer raus und meinte: Wir haben hier eine Schweigepflicht auferlegt und man soll hier nicht sprechen. Ich habe gesagt, das ist ein öffentlicher Platz, ich kann hier sprechen. Ja, ich müsste, wenn ich was wollte, sollte ich mit dem Pressevertreter sprechen. Dann haben sie mir einen jungen Mann geholt, mit dem habe ich ein bisschen gesprochen und das war halt das Übliche. Was mir aufgefallen ist, sie sind sehr gut versorgt, die hatten sehr schnuckelige, saubere Zelte, eine tolle Bühne aufgebaut, alles sehr professionell, das heißt, die haben jede Menge Geld. Gut, also, aber das Problem ist jetzt, weder das Rathaus noch die Generalitat fühlen sich für die Einhaltung der Ordnung an der Plaza Universidad verantwortlich. Das heißt, niemand hat im Moment ein Interesse daran, diese Zeltlager zu räumen, was sie eigentlich tun müssten. Die blockieren da die Straße. Der Verkehr an der Gran Via Universidad und der Ronda Universidad ist dort gesperrt. Toras Generalitat erklärte, für die öffentliche Ordnung auf den Straßen der Stadt sei das Rathaus und die Guardia Urbana zuständig. Frau Janet Sanz, die Verantwortliche in Ada Colaus Rathaus, forderte indessen die Mossos auf, den sogenannten Dienst zur Vermittlung zu aktivieren. Das ist wie eine Art Vermittlungsstelle, um das Recht auf Protest mit dem Recht auf Bewegungsfreiheit der Bürger in dieser Stadt in Einklang zu bringen. Die gehen also wirklich auf Taubenfüßchen und haben da die Samthandschuhe angepackt und werfen mit Wattebäuschen auf die Independentista-Studenten. Kurz und gut, niemand will sich so kurz vor den Wahlen die Finger an der Sache verbrennen. Lieber lässt man sich da ein wenig auf der Nase herumtanzen. Kommen wir noch zu zwei kleinen Themen. Fun City Crime, City Barcelona. Einen Toten und mehrere Verletzte durch Messerstiche gab es am Donnerstag im Bezirk Badalona, als zwei Drogenhändlerbanden pakistanischer Herkunft einen Revierkampf auf der Straße austrugen. Seit dem Ausschalten der Dominikanerbande vor einem Jahr haben pakistanische Drogenhändlerringe die Herrschaft in der Stadt übernommen. Einige von ihnen seien, laut Polizeiangaben, im Auftrag der italienischen Mafia in Barcelona aktiv geworden. Zum Thema Kultur. Die Straßenkrawalle der zwei Wochen nach dem Urteil gegen die Anführer der Separatistenprozesse haben auch im Kulturbetrieb der Stadt großen Schaden angerichtet. Patricia Mendoza, die ist Öffentlichkeitsreferentin der Sala Atrium erklärte: Wir haben keine Angst, aber wir befinden uns im Belagerungszustand. Die Tage der Proteste haben einen starken Einfluss auf das tägliche Leben der Bürger. Die Theaterkultur leidet besonders. Die Zahlen von ADECTA, das ist die Asociación de Empresas de Teatro de Catalunya, also der katalonische Theaterverband, bestätigten, dass eine Katastrophenwoche sei, besonders die Woche vom 14. zum 20. Oktober gewesen. 30% Verkaufsrückgang an den Abendkassen, 65% Rückgang im Vorverkauf. Nun ja, warum soll man ins Theater gehen, wo man doch selber beim Straßentheater dabei sein kann? Und hiermit beenden wir den Katastrophenblock. Ich bringe ein Lied und dann kommt noch ein bisschen Kino. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across the USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She said, hey, hey, take a walk on the wild side. Said, hey, hey, take a walk on the wild side. Candy cane. Even when she was giving head, she said, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a city is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the color girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, thank you. Looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. Jackie is just feeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that dash. She said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the color girls go do do do do do do do do do do do do. Okay, we can do something really cheesy now if you feel like it. We can all sing along. I know it's lame, but why not? It's gonna make you feel good, I promise. Okay, so 1, 2, 3, go. Escoltant Mi Man's Land. Die letzten 10 Minuten im heutigen Niemandsland, wie immer Kino ganz am Schluss. Ich habe einen Film gesehen, der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Den empfehle ich allen, die des Spanischen mächtig sind. Die können den im Original sehen. Der läuft hier in den Kinos. Der Film heißt Mientras dure la guerra, während oder solange der Krieg noch andauert. Es geht da um eine Szene am Ende des Lebens von Miguel de Unamuno. Der war ein damals sehr berühmter, sehr angesehener spanischer Philosoph und Schriftsteller. Der wurde am 29. Dezember 1864 in Bilbao geboren und starb wenige Wochen nach den Ereignissen, die ich gleich schildern werde und die der Film schildert, am 31. Dezember 1936 in Salamanca. Hoy, 19 de julio de 1936, queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Als am 18. Juli 1936 der spanische Bürgerkrieg ausbrach, gab Miguel de Unamuno zu erkennen, Achtung, dass er sich der Sache der Aufständischen unter General Francisco Franco anschließen würde. Er glaubte irrtümlich an eine Pacifica Guerra Civil, einen friedlichen zivilen Bürgerkrieg. Sehr naiv. Erst als er erkannte, dass es eine brutale Guerra Civil Incivil, ein unziviler Bürgerkrieg werden würde, machte er neuerlich einen Schwenk. Unamuno glaubte, als angesehener Intellektueller zwischen den beiden Parteien vermitteln zu können. He aquí al escritor más grande de España, Don Miguel de Unamuno. Yo no he traicionado a la República. La República me ha traicionado a mí. Am 4. September 1936 wurde er wieder zum Rektor der Universität Salamanca ernannt. Vorher hatte ihn die republikanische Regierung in Madrid abgesetzt. Bald musste er jedoch erkennen, dass er sich im Charakter des Aufstandes getäuscht hatte. Nach den ersten Morden an Intellektuellen, darunter enge Freunde von Unamuno, distanzierte er sich von Franco, der inzwischen zum Staatschef ernannt worden war. Nun sah er auch klar, dass es nicht um eine Erneuerung der Republik, sondern um die Wiederherstellung der Monarchie ging, gegen die er so lange gekämpft hatte. Schon im September 1936 sagte er, er würde wieder in die Verbannung gehen, porque en tales condiciones nunca podría estar con el vencedor. Denn unter solchen Umständen könnte ich nie an der Seite des Siegers sein. Am 12. Oktober, der traditionellen sogenannten Fiesta de la Raza, Franco hatte sein Hauptquartier in Salamanca errichtet, saß Unamuno als Rektor einem Festakt vor, neben sich Francos Frau Carmen Polo. Dort kam es schließlich zum Eklat, denn Unamuno verkündete seinen berühmten Satz «Vencer no es convencer». Siegen ist nicht überzeugen. Es folgte eine glühende Verteidigung der Basken und Katalanen und er wiederholte, dies sei keine Guerra Civil, sondern Incivil. Der General José Miana Stray skandidierte darauf die frankistischen Parolen «Muera la inteligencia, viva la muerte!» Tod den Intellektuellen, es lebe der Tod. «Viva la muerte!» ja! Einige seiner Leute standen bereit, den Redner zu erschießen. Die Anwesenheit, nur die Anwesenheit von Frau Carmen Polo, das war die Ehegattin von Francisco Franco, retteten Unamuno. Im Film sehr toll gezeigt, wo diese Carmen Polo dann Unamuno die Hand reicht und ihn durch die feixende und aggressive Meute aus dem Saal führt. Auf Antrag des Lehrkörpers enthob Franco ihn seines Rektorenamtes. Unamuno verbrachte den Rest seiner Tage im freiwilligen Hausarrest und starb am 31. Dezember 1936. Der Film dauert knapp 2 Stunden und ich kann nur sagen, seht euch diesen Film an. Es ist ein klasse Film. Der Regisseur ist Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra. Die Schauspieler sind umwerfend. Cara Elejalde spielt Unamuno, den Greisen Unamuno. Und eine großartige Rolle ist auch Eduard Fernandez in der Rolle des Generals Mian Astray, des verstümmelten Generals, der hatte nämlich nur ein Auge, eine Hand und ein Bein. Und die Szenen, wo die beiden aufeinandertreffen und die beiden Charaktere und die beiden Welten zusammenkommen, die sind wirklich unglaublich. Also, ich kann nur sagen, rein in die Kinos und guckt euch diesen Film Attention! An. Attention! Hoy, 19 de julio de 1936, queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, en toda España. He aquí al escritor más grande de España, Don Miguel de Unamuno. Yo no he traicionado a la República. La República me ha traicionado a mí. A estos alemanes hay que seguir exprimiéndolos, como limones. Hay 1000 hombres muertos ahí dentro. La guerra durará años. Para limpiar esto, hacen falta años. ¿Yo qué puedo hacer? Tienes que denunciar esta masacre al mundo. Yo no voy a pasar a la historia como un Judas. España necesita héroes. ¡Viva la muerte! ¿Qué te he dicho? Usted tiene las manos tan manchadas de sangre como ellos. Hoy podría ser el día más importante de mi vida. Baje usted a la tierra de una vez. Esto es fascismo, igual que en Italia y en Alemania. En esta república no he visto más que revancha, odio y resentimiento. Usted de los intelectuales me hace mucha gracia. Siempre intentando cambiar el mundo. Vencer no es convencer. Conquistar no es convertir. Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir. ¡España! ¡España! ¡España! ¡Este es el templo de la inteligencia! ¡Mi templo! Das ist der Tempel der Intelligenz. Mein Tempel, das waren die letzten Worte, die er in der Öffentlichkeit gesprochen hat. Danach entging er knapp der Lynchjustiz der Faschisten und starb dann unter Hausarrest. Miguel de Unamuno. Er hatte sich getäuscht im Charakter dieser Erhebung. Er hatte gedacht, er könnte eine Bewegung unterstützen, die endlich das Land wieder einigen würde, die Schluss machen würde mit dem Chaos und so weiter und so weiter. Toller Film, angucken. Mientras dure la guerra. Ein ehrlicher Film, meiner Meinung nach, wenn man die Geschichte ein bisschen selber zuvor erforscht hat und vergleicht die Ereignisse mit den filmischen Szenen und der Darstellung, kann ich nur sagen, Hut ab, klasse Geschichte. Jo, Werner, wir müssen raus, wir haben noch 3 Minuten. Ja, wie die Guerra weitergeht, das werden wir dann nächsten Montag besprechen, dann wissen wir die Ergebnisse von der Wahl, allerdings nur die Prozentzahlen und wahrscheinlich auch die Sitzverteilung schon. Und wenn es dann zu keiner Regierungsbildung kommt, was ist dann? Neuwahlen. Nochmal? Ja, Neuwahlen ja. Im April wieder. Nee, aber so gehen wir vom was November. Klar ist, also keine Partei wird die absolute Mehrheit bekommen. Kleine Koalitionen sind theoretisch möglich. Große Koalitionen, obwohl Sanchez das gestern ausgeschlossen hat, finde ich, also der hat das ausgeschlossen, aber ich glaube auch, dass das nicht stattfinden wird. Und was das Wahrscheinlichste ist, dann er wird gewählt zum Präsidenten mit Stimmenthaltung der rechtskonservativen PP unter den Bedingungen, keine Forderungen aus Katalonien nachkommen, keine Einkommensteuererhöhung für Reiche und Superreiche und trotzdem natürlich Haushaltsdefizit einhalten. Dann wird, wenn sich der Sanchez darauf einlässt, und ich glaube, der wird es tun, die Rentner, keine Forderungen der Rentner mehr, das Elend im Gesundheitswesen und Erziehungsweise als Folge der Kürzungen geht weiter, da wird er sich drauf einlassen und dann ist er Präsident. Jo, danke schön. Tschüss Werner, ich wünsche dir eine schöne Woche. Liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren von Niemandsland, das war's für heute. Bleiben Sie und werden Sie glücklich. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Woche mit wenig Randale und mit guten, positiven Gefühlen für eine gute, positive Regierung in diesem Land. Tschüss, Agur, Adeo, Goodbye.